formiert euch zu einer Truppe. Sie sind hinter euch her, hinter eurer Gruppe. Sie schlagen immer mit mehreren zu. Bist du allein, was machst du? Bloß, sie sind dann wie eine Einheit rigoros. Sie wagen nie alleine den Vorstoß. Gegen die Verfassung üben sie ihren Verstoß. Was macht man bloß? Seid alarmiert gegen die Seuche, die sich formiert. Sie sind irgendwie nie quitt. Nach neuen Taten halten sie auch Schau. Sie stellen dich bloß, sie stellen dich zur Schau. Tick im Untergrund, mit Drogen bleibst du liquid. Oder läufst harmlos wie ein Penner durch die Gegend. Guck dich um, guck durch die Gegend. Sie sind bestimmt anwesend. Sie nagen an eurer Familie, an eurem Leben. Es gefällt ihnen nicht euer Wesen. Hörst du dich schon über dich reden? Sie könnten dich als Opfer auswählen, dich offen ausnehmen. Kannst du dich nicht mehr regen, wenn sie dich mit Tritten und Schlagstock, dessen Schlägen dich quälen, dich vielleicht sogar tot quälen. Formiert euch zu einer Truppe. Sie sind hinter euch her, hinter eurer Gruppe. Sie schlagen immer mit mehreren zu. Bist du allein, was machst du? Bloß, sie sind dann wie eine Einheit rigoros. Sie wagen nie alleine den Vorstoß. Gegen die Verfassung üben sie ihren Verstoß. Was macht man bloß? Seid alarmiert gegen die Seuche, die sich formiert. Sie sind irgendwie nie quitt. Nach neuen Taten halten sie auch Schau. Sie stellen dich bloß, sie stellen dich zur Schau. Tick im Untergrund, mit Drogen bleibst du liquid. Oder läufst harmlos wie ein Penner durch die Gegend. Guck dich um, guck durch die Gegend. Sie sind bestimmt anwesend. Sie nagen an eurer Familie, an eurem Leben. Es gefällt ihnen nicht euer Wesen. Hörst du dich schon über dich reden? Sie könnten dich als Opfer auswählen, dich offen ausnehmen. Kannst du dich nicht mehr regen, wenn sie dich mit Tritten und Schlagstock, dessen Schlägen dich quälen, dich vielleicht sogar tot quälen, tot quälen, tot quälen, tot quälen. I'll.